Stefan Hippe aus Nürnberg ist nicht nur ein großartiger Akkordeonspieler, sondern auch ein gefragter Komponist. Hippes Stück Urk, Name eines Flusses in Frankreich, hören wir in einer Aufnahme mit Werner Glutsch, Akkordeon, und dem Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch. Thank you.

Urk, so der Titel des eben gehörten Stücks von Stefan Hippe, das Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch umrahmte den Solo-Akkordeonisten Werner Glutsch. Der 1959 in Weißenburg geborene Schlagzeuger und Komponist Roland Schmidt nimmt uns mit in die Welt der Chemie mit seinem Stück Siliziumdioxid, präsentiert vom Cabasa Percussion Quartet. Thank you. Siliziumdioxid. Ein klingender Ausflug in die Naturwissenschaften mit dem Komponisten Roland Schmidt und dem Cabasa Percussion Quartett hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Mit Musik von Werner Jacob machen wir weiter. Von 1969 bis 2004 Kantor an St. Sebald und von 1985 bis 2003 künstlerischer Leiter der Internationalen Orgelwoche Nürnberg. Jacobs Canti di Petrarca singt Jolanta Michalska, begleitet von den Nürnberger Symphonikern unter Georg Schmöhe.

Das waren die Canti di Petrarca von Werner Jacob mit der Mezzosopranistin Jolanta Michalska und den Nürnberger Symphonikern unter Georg Schmöhe. Die 1950 in London geborene Vivian Olive, Mitgründerin der Tage Neuer Musik in Nürnberg, nimmt uns jetzt mit in ihre Traumgärten. Am Klavier Annie Jiquel. Thank you. Thank you. The Dream Gardens, die Traumgärten von Vivien Olive, zum Leben erweckt von der Pianistin Annie Jiquel. Normalerweise spielt das Streicherensemble Il Capriccio Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert, macht aber auch Ausnahmen, zum Beispiel für den Komponisten Cornelius Hummel, 1957 in Freiburg geboren. Wir hören Adagio Memore. Thank you. Thank you. Adagio Memore, eine Komposition von Cornelius Hummel, vorgestellt vom Würzburger Ensemble Il Capriccio und der Friedemann Wetzel hier auf Bayern 2. Den Klängen nachhören möchte mit uns Helmut Bieler, Pianist, Komponist und ehemaliger Professor für Musikdidaktik an der Universität Bayreuth. Den Klängen nachhören. Eine Komposition von und mit Helmut Bieler, verstorben 2019 im oberbayerischen Rimsting. Kurz vor Schluss hat Klaus Kühnel noch eine Vision, hörbar gemacht von Mitgliedern des Kammerorchesters Schloss Werneck. Klaus Kühnel steckt hinter diesem Stück mit dem Titel »Vision«, vorgestellt von Mitgliedern des Kammerorchesters Schloss Werneck.